Der große Unbekannte. Ein Kriminalhörspiel in 3 Folgen von Karl Richard Schon. Die Regie hat Hermann Pfeiffer. Vorstellen. Dickens. Edgar Dickens. Ich verfasse Kriminalromane. Das heißt, ich schreibe sie, ich erfinde sie nicht. So aus dem Leben, verstehen Sie? Ja, und das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist, ich werde immer in diese Kriminalgeschichten hineingezogen. Das ist komisch, nicht wahr? Aber diese Tatsache ist ja schließlich der Grund, weshalb ich über die Fälle stets so gut Bescheid weiß, dass ich darüber berichten kann. Sie werden später noch erfahren, wie es kam, dass ich auch in diesen Fall verwickelt wurde. Ich würde Ihnen gerne als erstes eine junge Dame vorstellen. Sie heißt Jane Flowers und ist eine bemerkenswerte Erscheinung. Nicht nur ihr Name erinnert an eine Blume, sondern das Mädchen selbst auch. Voll entfaltet in ihrer Schönheit. Eine Tatsache, die an sich, wie Sie mir zugeben werden, erwähnenswert genug ist. Genauso erwähnenswert aber erscheint mir, dass Miss Flowers trotz all ihrer äußeren Vorzüge ein überaus schlichtes Geschöpf ist und sich der Chancen, über die sie in unserer Männerwelt zweifellos verfügt, offenbar nicht bewusst ist. Sie sitzt seit einiger Zeit im Vorzimmer von Mr. Nutting, dem stellvertretenden Leiter der Mordkommission von Scotland Yard. Als Sergeant Crocker, der zum Stab von Mr. Nutting gehört, an diesem Vormittag das besagte Vorzimmer seines Chefs betritt, findet er Miss Flowers damit beschäftigt, den Lack ihrer Fingernägel zu erneuern. Oh, guten Morgen, Miss Flowers. Guten Morgen, Sergeant. Au! Oh, was schief gegangen? Der Nagellack, sehen Sie doch. Oh, habe ich Sie abgelenkt? Allerdings. Sehr schmeichelhaft. Ach, wieso? Naja, es scheint also so, als ob... ich meine... Na? Wie geht es Ihnen? Danke. Ich mache mir immer Sorgen um Sie. Warum denn? Sie können sich doch unmöglich hier wohlfühlen. Ein Mädchen wie Sie, in diesem trostlosen Büro. Ach, ich fühle mich sehr wohl. Ja? Undenkbar. Weshalb? Ich meine... Na? Ach, besser, Sie hören nicht auf das, was ich so quatsche, den lieben langen Tag. Ist der Chef zu sprechen? Ja, gehen Sie nur hinein. Mach ich. Hallo, Crocker, seit wann laufen Sie rückwärts? Sind Sie ein Einsiedlerkrebs? Oh, entschuldigen Sie, Chef. Guten Morgen. Guten Morgen. Wirklich eine der besten Ideen, die in diesem Hause jemals geboren wurden. Was meinen Sie? Oh, Miss Flowers anzustellen und dass man sie ihnen ins Vorzimmer gesetzt hat. Dadurch fühlt man sich geradezu verpflichtet, öfter mal bei Ihnen hereinzuschauen. So, sind Sie nur deswegen gekommen? Ja, das heißt natürlich nein. Ich wollte Ihnen sagen, dass der Wagen bereitsteht. Wagen? Ja, wir fahren in die Petersham Road nach Richmond. Und warum? Ein gewisser Harold Jenkins soll heute Nacht in seinem Haus Petersham Road Nummer 118 ermordet worden sein. Endlich, ich dachte schon, Sie kommen überhaupt nicht mehr. Wo ist der Tote? Kommen Sie ins Wohnzimmer. Schauen Sie sich an, wie es da aussieht. Ist das nicht furchtbar? Ja, ziemlich wüst. Da, der Fleckenteppich. Das ist doch Blut, nicht wahr? und dort an der Tapete. Das Badezimmer aber ist völlig blutverspielt. Zutlich. Das muss ja ein Kampf gewesen sein. Hart auf hart. Ja, wo ist der Tote, Mrs. Kent? Das weiß ich nicht. Vielleicht in irgendeinem anderen Zimmer. Ich habe mich nicht getraut nachzusehen, nachdem ich das Wohnzimmer und das Bad gesehen hatte. Holloway, Crocker, durchsuchen Sie das Haus. In Ordnung, Chef. Jawohl, was? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie sind Mr. Jenkins' Haushälterin. Ja, aber wohnen tue ich nicht hier. Ich komme nur dreimal in der Woche, um nach dem Rechten zu sehen. Mr. Jenkins lebt allein. Und die meiste Zeit verbringt er in seinem Geschäft oder auf Reisen. Was ist Mr. Jenkins vom Beruf? Kunsthändler. Sein Laden befindet sich in der Ivy Lane Nummer 8 in der City. In der Nähe der St. Paul's Kathedrale. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesprochen? Am 14. Vor 3 Tagen. Neffe reist und sagt, er würde erst heute zurückkommen. Wohin ist er gefahren? Das weiß ich nicht. Der ist oft unterwegs. Ja, sogar sehr oft. Er fährt überall hin, um wertvolle Bilder einzukaufen, verstehen Sie? Manchmal ist er wochenlang nicht in London. Gibt es außer Ihnen noch Hausangestellte? Nichts gefunden, Chef. Um das Badezimmer kümmert sich Inspektor Holloway. Danke, Crocker. Helfen Sie Holloway. Er wird Sie brauchen. Ordnung, Chef. Mrs. Kent, ich fragte Sie, ob es noch weitere Hausangestellte gibt. Nein. Wenn Sie nicht Mr. Stewart dazu rechnen wollen. Wer ist Mr. Stewart und was tut er? Er versorgt im Winter die Heizung und im Sommer den Garten. Er wohnt in der Stones Road, auf der anderen Seite des Flusses. Nummer 10, glaube ich. Mr. Jenkins ist Junggeselle? Witwe. Seine Frau starb vor 4 oder 5 Jahren, aber da kannte ich ihn noch nicht. Kinder hat er keine. Sein Bekanntenkreis beschränkt sich auf einige junge Leute. Maler, glaube ich, die er unterstützt. Also eine Art Mäzen. Pfui, wie können Sie sowas Unanständiges sagen? Mr. Jenkins ist ein anständiger Mensch. Ein durch und durch anständiger Mensch. Mr. Nutting lächelte, trat ans Fenster und blickte hinüber auf die Themse, die keine 50 Yard entfernt ihre Schleife um Twickenham zog. Zwischen dem Fluss und dem Garten, in dem das Haus stand, lag eine Wiese, deren Gras feucht im ersten Grün glänzte. Mr. Nutting wandte sich plötzlich um und verließ den Raum. Man sah ihn nach kurzer Zeit unten im Garten, dann über die Wiese zum Fluss gehen. Dort gab es Buschwerk am Ufer. Eine Weile machte sich Mr. Nutting dort zu schaffen, dann kam er zurück, wobei er den Kopf gesenkt hielt und dem Wiesenboden große Aufmerksamkeit zu schenken schien. Er trat ins Haus zurück, als auch Holloway und Crocker wieder auf der Bildfläche erschienen. Nichts gefunden, Chef. Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, Chef? Schießen Sie los, Crocker. Ich finde das sehr merkwürdig. Wenn es hier nicht irgendein paar verborgene Verstecke gibt, kann man nur vermuten, dass sich die Leiche selbst auf den Weg zum Friedhof gemacht hat. Um dem Beerdigungsunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Sind Sie jetzt fertig, Crocker? Ja, Sir. Dann rufen Sie die Flusspolizei an und fragen Sie nach, ob eine unbekannte männliche Leiche aufgefischt worden ist. Was haben Sie denn da in der Hand, Chef? Ein abgerissenes Stück von der Wolldecke? Es hing an einem Strauch am Flussufer. Über die Wiese führt eine ziemlich deutliche Spur genau auf die Stelle zu. Meinen Sie, man hat den Toten in den Fluss geworfen? Es sieht so aus, als hätte man jemand in eine Decke gewickelt und zur Themse getan. Aber wozu? Tote reden nicht. Die braucht man nicht zu beseitigen. Hatte ich Sie nicht gebeten? Ja, Sir, die Flusspolizei. Wo ist das Telefon? Draußen im Flur. Danke. Gibt es eine Fotografie von Mr. Jenkins? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie eine gesehen. Dann beschreiben Sie ihn. Alter, Größe, Haarfarbe. Er war 43. Etwa so groß wie Sie. Und er hatte fast graues Haar. Nase, Mund, Augen. Ach, wissen Sie, das ist schwierig. Er sah ganz normal aus, wie ein besserer Herr. Er war ja auch ein feiner gebildeter Mann. Ein guter Mensch. Ich verstehe nicht, warum Sie ihn umgebracht haben. Ich verstehe es nicht. Fahren Sie jetzt am besten wieder nach Hause, Mrs. Kent. Wenn wir Sie noch einmal brauchen sollten, werden wir uns melden. Lassen Sie bitte Ihre Adresse da. Patton, Spielzeit. Danke. Auf Wiedersehen, Mrs. Kent. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Chef? Die Flusspolizei weiß nichts von einer unbekannten männlichen Leiche. Sie bleiben hier, Crocker, und überwachen die Spurensicherung. Sie, Holloway, komm mit. Aha. Stones Road Nummer 10. Ja. Wir wollen uns diesen Mr. Stewart einmal ansehen. Polizei? Wieso? Was wollen Sie denn? Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen, Mr. Stewart. Fragen? Was denn für Fragen? Dürfen wir reinkommen? Selbstverständlich. Dürfen wir uns setzen? Ja, wenn es sein muss. Danke. Ich sehe, Sie haben ein Bein verloren, Mr. Stewart. Im Krieg. Sagen Sie mal, sind Sie gekommen, um sich nach meinem Bein zu erkundigen? Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht verletzen. Na schön. Ich habe mein linkes Bein für Britanniens Ruhm geopfert. 44 in der Normandie, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich höre, sind Sie bei Mr. Jenkins drüben in Richmond angestellt? Angestellt ist zu viel gesagt. Ich mache Gelegenheitsarbeiten für ihn. Die Heizung, den Garten. Aber nicht nur für Mr. Jenkins, auch für andere Leute. Macht Ihnen das nicht bei... Verzeihung, bei Ihrer Beinverletzung nicht zu viel Mühe? Sagen Sie mal, finden Sie, dass ich wie ein Schwächling aussehe? Oh, Gott bewahre, Sie haben Bärenkräfte. Das sieht man Ihnen doch an. Sie könnten auf Ihrem Buckel ein ganz schönes Paket tragen. Inspektor, darf ich fortfahren? Selbstverständlich. Sorry, Sir. Mr. Stewart, wann haben Sie Ihren Arbeitgeber zum letzten Mal gesehen? Ja, vorgestern, glaube ich. Ich hätte gerne eine präzise Auskunft, Mr. Stewart, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na, warten Sie. Ja, es war vor 3 Tagen, als Mr. Jenkins wegfuhr. Ich schmierte gerade Pattersons Haustür, die saumäßig quietschte da. Kam Mr. Jenkins aus seinem Haus und stieg in das Taxi. Pattersons Haus? Ja, es ist ein Nachbar von Mr. Jenkins. Aha. Vor 3 Tagen. Also am 14. Aber was sollen denn diese Fragen eigentlich? Mr. Jenkins ist verschwunden. Verschwunden? Vielleicht sogar tot. Ermordet. Ach, Sie sind ja verrückt. Wir haben seine Leiche noch nicht gefunden, aber es sieht so aus, als ob er bei einem Kampf in seinem Haus getötet und anschließend in die Themse geworfen wurde. Das ist doch nicht möglich. Ein so feiner Kerl. Das ist kein Grund, weshalb man ihn nicht ermordet haben sollte. Es sind schon die nettesten Leute auf diese ulkige Weise ums Leben gekommen. Inspektor Holloway. Verzeihung, Sir. Ja, aber weshalb denn aus welchem Grund? Darüber wissen wir noch nichts. Doch sagen Sie, Mr. Stewart, ist die Heizperiode eigentlich schon vorüber? Wieso? Beantworten Sie meine Frage. Ja, bei Mr. Jenkins versorgte ich die Heizung so, wie es ihm passte, nicht? Er hat das Haus manchmal Tage und Wochen lang leer stehen lassen, wenn er auf Geschäftsreisen war. Sie besitzen also 2 Schlüssel, genauso wie Mrs. Kent. Nur die zum Heizungskeller. Ja, und natürlich die zum Gartentor. Wann waren Sie zum letzten Mal drüben? Wann war ich zum letzten Mal drüben? Vergangenes Wochenende. Die Ölzuleitung an der Heizungsanlage funktionierte nicht richtig. Die habe ich repariert. Tja. Ja, danke. Ich glaube, das wär's fürs Erste. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Stewart. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Chef, gefällt Ihnen eigentlich der Mann? Tja, sehen Sie mal, Inspektor. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Thank you. Denken Sie mal nach, Holloway. In diesem Frühjahr hat es doch kaum drei aufeinanderfolgende Tage gegeben, an denen es nicht regnete, nicht wahr? Ja. Gestern Nacht, als ich gegen 11 mit meiner Frau aus dem Kino kam, goss es wie mit Eimern. Die Fußspuren hinter Jenkins Haus waren aber sehr gut zu erkennen. Sie haben ja recht, Chef. Die Tat ist heute Nacht geschehen und zwar nachdem es aufgehört hatte zu regnen. Zwischen Mitternacht und heute früh. Übrigens ist Mr. Jenkins, wann immer er von seiner Reise zurückgekehrt sein mag, bestimmt nicht ins Bett gekommen. Wie kommen Sie denn darauf? Na, weil sein Bett tipptopp gemacht war. Und, Augenblick mal schon. Ja, ich meine, weil sein Bett tipptopp gemacht war. Und das war bestimmt nicht sein, sondern Mrs. Kents Werk. Da sie nun nach ihren eigenen Worten heute zum ersten Mal seit dem 14. wieder in Jenkins Haus war, das Schlafzimmer aber nach ihrer Aussage nicht betreten hat. Ja, Sie haben recht. Nicht wahr, Chef? Übrigens, dieser Stuart. Holloway, ich habe inzwischen über ihn nachgedacht. Er kann nicht unser Mann sein. Na, ich weiß nicht. Haben Sie nicht den Eindruck, dass er zum Wegtransportieren von Leichen wie geschaffen wäre? Sie vergessen die Fußspuren. Moment mal. Wie meinen Sie das, Chef, mit den Fußspuren? Der Mann, der sie hinterließ, besaß noch beide Beine. Und die waren recht gesund. Verdammt, ja. Na, dann wäre Stuarts Prothese genauso gut wie ein hieb- und stichfestes Alibi. Am Nachmittag desselben Tages stocherte eine Anzahl Männer, die in Booten standen, gegenüber dem Haus Petersham Road Nummer 118 in der Themse herum. Das Ergebnis dieses Unternehmens war gleich null. Ebenso unergiebig gestaltete sich die Vernehmung des Angestellten in Mr. Jenkins' Laden an der Ivy Lane. Es war ein kleiner, dürrer Mann mit randloser Brille. Seine Aussage deckte sich mit der von Mrs. Kent. Auch ihm hatte Jenkins am 14. April gesagt, dass er verreisen und nicht vor dem 17. zurückkehren würde. Eine Nachfrage bei Mr. Jenkins' Bank ergab, dass er am 12. den Betrag von 5.000 Pfund abgehoben hatte, sein Konto aber noch eine hübsche fünfstellige Summe aufwies. Das war die Ausbeute des ersten Tages im Fall des Kunsthändlers Harold Jenkins. Am nächsten Vormittag stürmte Sergeant Crocker kurz vor 10 Uhr mit freudig erwartungsvoller Miene in das Büro Mr. Nuttings. Morgen, Chef. Guten Morgen, Crocker. Na, so gut gelaunt? Ich hoffe mit Grund. Sehen Sie mal, was ich ausgegraben habe. Hier bitte. Eine Akte Harold Jenkins? Ja, lesen Sie bitte. Geboren 4. Mai 1922, Studium in Cambridge, Dienst in der Armee von 43 bis 45. Ungeheuer aufschlussreich. Ach, weiter unten, Chef. Von 1958 bis 1961 vereidigter Sachverständiger im Dienst der National Gallery. Ausgeschieden, nachdem mehrere seiner Expertisen, welche die Echtheit von Gemälden bestätigten, sich als falsch erwiesen. Darf ich weiter? Ja, ja. Vorsätzlichkeit konnte ihm zwar nicht nachgewiesen werden, also dass er bewusst falsche Expertisen ausgestellt hätte, doch blieb der Vorwurf der Fahrlässigkeit bestehen. Donnerwetter. Tja, Chef. Für die Burschen vom Museum war er dadurch natürlich untragbar geworden. Man kündigte ihn. Und er übernahm den Laden in der City, früher Campbell & Campbell. Dadurch hat er sich finanziell verbessert. Ja, ein Fall nach oben kommt immer wieder mal vor. Sie haben recht, Crocker. Eine interessante Akte. Zweifellos. Wahrscheinlich hatte Jenkins Verbindungen zu Leuten, die sich mit Bilderfälschungen ihre Brötchen verdienen. Möglich. Aber was soll das mit unserem Mordfall zu tun haben? Meinen Sie nicht, wir sollten das Fälschungsdezernat einschalten? Vielleicht liegt dort irgendetwas vor, was uns weiterhelfen könnte. Nothing, Mordkommission? Ja? Ja? Wo? Gut, wir kommen. Danke. Die Flusspolizei. Bei Schiswick ist eine unbekannte männliche Leiche angeschwemmt worden. Vielleicht ist das unser Mann. Sie, Crocker, fahren zu Stuart und schaffen ihn herbei. Holloway soll Mrs. Kent ins Leichenschauhaus bringen. Kommen Sie, Mr. Stewart. Auch Sie bitte, Mrs. Kent. Was ist denn das sein, Sir? Ich habe noch nie im Leben einen Toten gesehen. Und ausgerechnet Mr. Jenkins. Oh Gott. Wir brauchen Ihre und Mr. Stewarts Hilfe. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Wir müssen leider darauf bestehen, Mrs. Kent. Ach Gott, noch mal. Lassen Sie doch in Frieden. Das ist wirklich kein Anblick für Sie. Und warum? Ja, was wollen Sie damit sagen? Es ist Mr. Jenkins. Kunststück. Er hat mehr als 30 Stunden im Wasser gelegen. Verdammt, ja, es ist wahrhaftig nicht unbedingt ein Vergnügen, den Menschen, den man gerne hatte, so wiederzusehen. Meinen Sie nicht, Chef, dass es jetzt genug ist? Ja, ja, führen Sie sie raus. Mr. Nutting, wer immer das getan hat, Sie müssen den Kerl finden. Er gehört an den Galgen. Übrigens, Mr. Stewart, ich bin ganz Ihrer Meinung. In welchem Zusammenhang interessieren Sie sich für die Tätigkeit meiner Abteilung, Mr. Nutting? Wir sind das Fälschungsdezernat von Scotland Yard und Sie die Mordabteilung. Ihr Gebiet liegt also auf einer völlig anderen Ebene. Ja, ich kann eigentlich keinen präzisen Grund angeben, weshalb ich mich an Ihre Abteilung wende. Ja, so eine Art Intuition. Ich möchte Sie aber trotzdem bitten, mir die gewünschte Auskunft zu erteilen, Mr. Bradley. Naja, seit einiger Zeit sind in New York und in Brüssel verblüffend gute Falsifikate französischer Impressionisten aufgetaucht. Die Spuren scheinen in der Tat nach England zu weisen. Aber leider treten wir bei unseren Nachforschungen noch so gut wie auf der Stelle. Darf ich Sie bitten, mir Nachricht zukommen zu lassen, wenn Ihre Arbeit zu konkreten Ergebnissen geführt hat, Herr Kommissar? Gern, wenn es Sie interessiert. Chef, der Bericht des Labors. Bei den Blutspuren, die wir in Jenkins' Haus festgestellt haben, handelt es sich um die Blutgruppen 0 und A. Hm. Also von zwei Personen? Ja. Der Zustand, in dem wir das Wohnzimmer und das Bad vorfanden, lässt darauf schließen, dass ein heftiger Kampf stattgefunden hat. Dabei hatte sich Jenkins natürlich gewehrt und dabei kriegten auch seine Mörder was ab. Bitte. Ah. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Dr. Melton. Doc, nehmen Sie doch Platz. Danke. Nun, Doc, wissen Sie schon, woran Jenkins gestorben ist? Es wird Sie überraschen, Mr. Nutting. So? Er ist ertrunken. Ertrunken? Bis auf eine unbedeutende Wunde an der Stirn ist keine Verletzung festzustellen. Ein Kratzer, wie man ihn sich bei einem Sturz zuzieht. Daran stirbt man nicht. Und außerdem zog er sich diesen Kratzer erst im Wasser zu. Die Koagulation, also das Blutgerinnsel, bildete sich erst, als er schon im Wasser lag. Das kann man einwandfrei nachweisen. Tja. Na ja, und die Blutspuren in Jenkins Haus, Doc? Ja. Haben Sie darauf eine Antwort, Mr. Nutting? Ich glaube, ja. Es handelt sich um Blutspuren, die von Jenkins Mördern stammen. Mördern? Naja, es müssen zwei gewesen sein. Das beweisen die Blutgruppen 0 und A. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Chef, können Sie sich vorstellen, dass zwei Männer einen Dritten überwältigen wollen, ohne ihn dabei zu verletzen? Ohne ihn zu verletzen? Weshalb? Tja, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls sieht es doch danach aus, als ob man Jenkins auf keinen Fall sofort töten wollte. Man wünschte, dass der Tod im Wasser eintreten sollte. Schön, aber warum? Vielleicht, um um einen Selbstmord vorzutäuschen. Dem Überfallenen bleibt dabei natürlich Gelegenheit, sich zur Wehr zu setzen, wobei er seine Angreifer verletzt. Schließlich aber muss er doch unterliegen. Man schleppt den Bewusstlosen zum Fluss. Ja, das weiter wissen wir ja. Mich stört bei Ihrer Theorie nur der Zustand von Jenkins' Wohnung. Wenn es wie Selbstmord aussehen sollte, dann hätten die Mörder gewissenhaft alle Spuren beseitigen müssen. Einfach noch, ja, ja, ja, das ist richtig. Naja, vielleicht ist es so, es blieb Ihnen keine Zeit mehr dazu. Aber dann war doch der ganze Selbstmordplan sinnlos. Ja schon, aber wissen wir denn, zu welchem Zeitpunkt Jenkins überfallen wurde? Vielleicht ist er erst gegen Morgen nach Hause gekommen. Und als der Kampf vorüber war, dämmerte es bereits. Oder Mrs. Kent war bereits auf der Bildfläche erschienen. Überzeugend klingt das nicht, Holloway. Sie nehmen an, ich entnehme das Ihrem Obduktionsauftrag, dass Jenkins am 17. ermordet wurde? Ja. Das kann nicht stimmen. Und warum nicht? Die Leiche hat mehr als 48 Stunden im Wasser gelegen. Ach, das ist doch... Die Tat muss also schon einen Tag vorher geschehen sein. Ach, zum Teufel. Die Fußspuren auf der Wiese? Vorgestern hat es in der Nacht geregnet. Wieso konnten wir sie dann gestern Vormittag noch so deutlich erkennen? Fragen Sie mich nicht, Holloway. Ich weiß es auch nicht. Brauchen Sie mich noch, Mr. Nutting? Nein, nein, Doktor. Vielen Dank für Ihren Bericht. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihren Bericht. Besser für sich behalten, hilft uns keinen Schritt weiter. Holloway, wenn das Crocker gesagt hätte, würde mich das nicht wundern. Aber Sie? Entschuldigen Sie, Chef, diese Medizinmänner regen mich immer auf. Sie tun so, als wäre bei Ihnen ein Irrtum völlig ausgeschlossen. Also meinetwegen können wir ja einen Irrtum Dr. Meldens einkalkulieren. Dann haben wir, was die Tatzeit betrifft, zwei Möglichkeiten. Aber ob wir damit weiterkommen? Die Kunst- und Antiquitätenhandlung Ivy Lane 8, die dem ermordeten Harold Jenkins gehörte, wirkte schon von der Straße aus sehr distinguiert. Mr. Nutting hatte sich von Kommissar Bradley einen Beamten des Fälschungsdezernates ausgeliehen, mit dem er in Begleitung Holloways diesen Laden betrat. Aus dem dunklen Hintergrund des Raumes kam Mr. Jenkins Angestellter herbeigeeilt. Guten Tag. Wir wollen Sie nicht stören. Nein. Dieser Herr will sich lediglich die Bilder hier ein wenig ansehen. Ja, bitteschön. Mr. Barnes. Hippolyte Barnes. Ich heiße Nutting. Sehr erfreut. Chefinspektor von Scotland Yard. Oh. Inspektor Holloway kennen Sie ja bereits. Ja, ich war ja. Ja, Sie schon. Und das hier ist Mr. Cunningham. Sehr angenehm. Ja. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Obwohl ich Mr. Holloway bereits gestern alles gesagt habe, was ich weiß. Vielen Dank, Mr. Barnes. Bitte. Ich weiß natürlich, Inspektor Cunningham, dass Sie hier nicht auf Anhieb Fälschungen feststellen können, aber... Bilder dieser Art werden niemals gefälscht, Mr. Nutting. Das kann ich verstehen. Es wäre ja auch schwer möglich, Fälschungen und Original auseinanderzuhalten. Das finde ich auch. Und sowas soll nun Kunst sein. Dafür fehlt Ihnen wohl das rechte Verständnis, Mr. Holloway. Gott sei Dank. Verzeihung. Darf ich vielleicht fragen, in welchem Zusammenhang Sie vorhin von Fälschungen gesprochen haben? Ach, das war nur so eine Vermutung, Mr. Barnes. Was für eine Vermutung? Dass Ihr Chef vielleicht neben seiner Tätigkeit als Mäzen für moderne Kunst... etwas mit Fälschungen zu tun gehabt hat? Aber Sir... wie können Sie so etwas von Mr. Jenkins vermuten? Wir sind ein solides Unternehmen, durch und durch solide. Ich habe vorläufig keinen bestimmten Verdacht ausgesprochen. Sie brauchen sich also gar nicht aufzuregen. Oh ja, Mr. Barnes? Ja, bitteschön. Was ist das eigentlich für ein Bild? Mir fiel es schon gestern auf. Es passt so gar nicht zu den anderen. Oh, das... Das ist ein Stück aus dem Privatbesitz von Mr. Jenkins, nicht zum Verkauf bestimmt. Das gefällt mir. Ja, es ist leider nicht für den Verkauf bestimmt. Es gefällt mir wirklich. Diese antiquierte Art von Malerei hat sich längst überlebt. Mir gefällt nicht nur das Bild, auch das Objekt. Wen stellt das Bild dar? Das kann ich nicht sagen, Mr. Holloway. Wirklich hübsch. Etwas über 20 Jahre alt, würde ich sagen. Ja. Feine, intelligente Stirne, knabenhafter Mund, kastanienbraunes Haar, große dunkle Augen. Die Nase ist vielleicht nur eine Spur zu klein. Kann ich nicht finden. Wer hat es gemalt, Mr. Barnes? Das weiß ich leider auch nicht. Es ist unverkäuflich, sagten Sie. Ja, ich weiß nur, dass Mr. Jenkins 2500 Pfund dafür bezahlt hat. 2500 Pfund? Das ist doch nicht möglich. Ich habe mich auch gewundert, dass Mr. Jenkins einen so hohen Betrag dafür anlegte. Warum hat Sie das gewundert? Ja, sehen Sie, Sie müssen Mr. Barnes verstehen. Für Kitsch dieser Art werden heutzutage höchstens 20 oder 30 Pfund bezahlt. Von Touristen vielleicht, von amerikanischen Touristen, verstehen Sie? Ich finde es seltsam. 2500 Pfund, sagten Sie, Mr. Barnes? Jawohl, Sir. Ach, wahrscheinlich wollte Jenkins irgendeinen Maler unterstützen. Künstlerische Überlegungen können dabei bestimmt keine Rolle gespielt haben. Ich finde gar keine... Was suchen Sie denn, Chef? Die Signatur. Haben Sie eine Lupe? Eine Lupe? Gewiss. Weshalb interessiert es Sie, wer das Bild gemalt hat, Chef? Ich weiß nicht, rein gefühlsmäßig. Die Lupe. Bitte schön, die Lupe, Sir. Danke. Na? Unten rechts. H. B. 1964. Sehen Sie? Ja. H.B. Kennen Sie einen Maler, dessen Name mit diesen Buchstaben beginnt, Mr. Barnes? Nein. Tut mir leid, Sir. Dieses Bild ist beschlagnahmt. Nein, nur? Darf ich fragen... Weil 2500 Pfund dafür bezahlt worden sind. Merkwürdig, nicht wahr? Für ein Bild, das höchstens 30 Pfund wert ist. Ja, aber packen Sie es uns bitte ein, Mr. Barnes, damit es nicht beschädigt wird. Ja, bitte schön, selbstverständlich, wie Sie wünschen, Sir. Wir gehen dann, Holloway. Überlassen wir die moderne Kunst Inspektor Cunningham. Davon verstehen wir sowieso nichts. Liebe da, du wirst noch nicht Ort. Nur na auf, verzügt muss. Jetzt zum Victoria in Bankmann. Diese Perfektion. Im Büro und schaute Miss Flowers bei der Arbeit zu. Die Sekretärin tippte auf ihrer Maschine, wobei, es muss ausgesprochen werden, ihr Busen in schöner Harmonie mit der Bewegung der Hände auf und ab wogte. Sagen Sie, Jane, wollen wir nicht mal zusammen ins Kino gehen? Ach. Haben Sie es mir nicht irgendwann einmal versprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Wie wäre es denn zum Beispiel mit heute Abend? Ich habe keine Zeit, Sergeant. Schade. Sie wissen gar nicht, wie trostreich es ist, Sie zu sehen, Jane. Bitte, Sergeant, ich möchte nicht, dass Sie mich beim Vornamen nennen. Kleines Mädchen. Wie bitte? Was haben Sie denn? Nichts, nur geseufzt. Und ich könnte, wenn es Sie nicht allzu sehr stört, ganz gut noch eine Weile damit fortfahren. Oh. Hallo, Chef! Hallo, Holloway! Guten Tag, Herr Chefinspektor. Miss Flowers, ich habe das Gefühl, dass Sergeant Crocker Sie öfter bei der Arbeit stört, als man das guten Gewissens verantworten kann. Ach, es ist nicht so schlimm, Mr. Nutting. Ich finde ihn manchmal ganz nett. Sogar ein bisschen komisch. Na, hören Sie, Jane. Komm, Schluck's runter, Crocker, ja? So ein Biest. Keine privaten Gefühle, Crocker, wenigstens nicht während der Dienstzeit. Sie sollten ihn besser rausschicken, Chef. Da er sich sowieso in jede Larve verliebt, sehe ich schwarz für unsere Unbekannte hier. Da. Sie ist mindestens genauso hübsch wie Miss Flowers. Was für eine Unbekannte. Ich glaube, sie ist nicht Crockers Typ. Oder doch? Wirklich hübsch. Aber, Chef, Moment mal. Wo habe ich dieses Gesicht schon mal gesehen? Also komm, renommier nicht, Crocker. Ja, du kannst ja nicht alle Mädchen Londons kennen. Aber im Augenblick... Hallo, Jane, Süße. Auf Ihrem Schreibtisch muss eine Meldung liegen, die gerade hereingekommen ist. Oh, und da ist sie ja schon. Danke, bemühen Sie sich nicht, Schätzchen. Geben Sie mir bitte keine Kosenamen, Sergeant. Wie kommen Sie eigentlich dazu? Tja, eben. Wie kommst du auch nicht dazu, du Weiberheld, hä? Ach, Quatsch nicht, Holloway. Da, Chef. Eine Vermisstenanzeige vom Revier Notting Hill. Vergleichen Sie mal die Fotografie bei der Anzeige mit diesem Bild und... Ja, verdammt, ja. Ein und dasselbe Gesicht. Gesucht wird Margaret Bellaby, 23 Jahre alt, abgängig seit dem 14. April. Na, ist das nicht der Tag, an dem Jenkins seine Reise antrat? Ja. Die Abgängigkeitsanzeige wurde von der Mutter des Mädchens aufgegeben. Mrs. Mary Bellaby, wohnhaft Westway 72. Scotland Yard, sagen Sie? Ja, mein Name ist Nothing, Mrs. Bellaby. Ich bin stellvertretender Leiter der Mordkommission. Mordkommission? Bitte ziehen Sie daraus keine falschen Schlüsse. Ist Margot etwas zugestoßen? Ihr Name ist lediglich im Zusammenhang mit einem Fall aufgetaucht, den wir gerade bearbeiten. Mrs. Bellaby, ich bin gekommen, um Ihnen einige Fragen zu stellen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Es handelt sich also um einen Mordfall. Wie kommen Sie darauf? Ja, ich meine, wenn die Mordkommission... Vielleicht haben Sie auch davon in der Zeitung gelesen. Ein gewisser Harold Jenkins ist in seinem Haus überfallen, bewusstlos geschlagen und dann in die Themse geworfen. Schrecklich. Ja, ich erinnere mich, sowas gelesen zu haben. Aber was hat das mit Margot zu tun? Wir nehmen an, dass Ihre Tochter diesen Jenkins gekannt hat. Wissen Sie etwas darüber? Nein, nichts. Gar nichts. Versuchen Sie, sich zu erinnern, Mrs. Bellaby. Hat Margot niemals diesen Namen genannt? Nein. Wie war doch der Vorname? Harold. Dann stimmt es nicht. Was wollen Sie damit sagen? Dass Margot einen Mann gekannt hat, der Randolph heißt. Der Nachname ist mir leider unbekannt. Mhm. Ja, ich weiß überhaupt nur etwas von ihm, weil ich einmal einen Brief mit seiner Unterschrift las. Was für ein Brief? Nun, ich möchte sagen, ein sehr schwärmerischer Brief. Kann ich diesen Brief einmal sehen? Tut mir leid, Mr. Nothing, ich habe ihn nicht. Margot ließ ihn unabsichtlich in ihrem Zimmer liegen und da habe ich ihn zufällig gelesen. Und später hat sie ihn dann wieder an sich genommen. Als ich sie bat, mir zu sagen, wer dieser Randolph ist, sagte sie, es handelt sich um einen Kollegen vom Konservatorium. Margot studiert nämlich Klavier, müssen Sie wissen. Sehr gut. Aber ich würde gerne noch etwas wissen. Warum haben Sie eigentlich diese Vermisstenanzeige aufgegeben? Aber das ist doch ganz natürlich. Margot ist am 14. von zu Hause weggegangen und bis heute nicht zurückgekehrt. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist und selbstverständlich mache ich mir Sorgen. Hat Ihre Tochter Gepäck mitgenommen? Ja, einen kleinen Koffer mit ein paar Sachen, die man unbedingt braucht. Ein Kleid, zwei Paar Schuhe, Wäsche. Das sieht aber doch ganz danach aus, als habe Ihre Tochter gewusst, dass sie ein paar Tage verreist. Ach, Herr Inspektor. Sind Sie anderer Meinung? Nein, aber sie hat mir kein Wort gesagt. Sie verließ das Haus, um aufs Konservatorium zu fahren. Dass der Koffer mit diesen Sachen fehlte, das habe ich erst später bemerkt. Darf ich das Zimmer Ihrer Tochter einmal sehen? Bitte. Am 16. bin ich dann zur Polizei gegangen. Aber dort hat man mich vertröstet. Sie sei doch schließlich ein erwachsenes Mädchen und werde schon zurückkommen. Aber heute sind es bereits 5 Tage her, dass sie verschwunden ist. Und nun bin ich in großer Sorge. Das können Sie doch sicher verstehen, Mr. Nothing. Gewiss, gewiss. Margot ist ein gutes Mädchen. Sie hat mir niemals Kummer gemacht. Aber ich begreife das einfach nicht. Ist Ihnen an Ihrer Tochter, als sie am 14. wegging, nichts aufgefallen? Nein. Aber was sollte mir denn aufgefallen sein? War sie in letzter Zeit vielleicht anders als früher? Ich habe nichts bemerkt. Gar nichts? Nein, eigentlich nicht. Sie ist nämlich ein bisschen verschlossen, wissen Sie, und obwohl wir uns immer gut verstanden haben, habe ich doch recht wenig von ihr gewusst. Sie finden das sicher merkwürdig, dass ich als Mutter so etwas sage, aber die jungen Mädchen von heute sind ja so ganz anders als zu meiner Zeit. Sie verstehen, was ich meine. Doch, ja. Ich glaube, ich verstehe Sie. Mrs. Bellaby, denken Sie einmal gut nach. Erinnern Sie sich genau, dass dieser Brief, von dem Sie eben sprachen, mit Randolph unterschrieben war? Natürlich, ganz genau. Danke. Jetzt möchte ich Sie nicht länger stören, Mrs. Bellaby. Sie hören von uns, wenn wir etwas über den Aufenthalt Ihrer Tochter erfahren. Es kann sich nur um Mr. Macpherson handeln, Sir. Er heißt Randolph. Und außerdem weiß ich, dass er mit Miss Bellaby befreundet ist. Mr. McPherson übt im Zimmer 12, die dritte Tür. Vielen Dank. Aber ich verstehe nicht, warum sich die Polizei für Mr. McPherson interessiert. Er ist ein wohlerzogener junger Mann. Sie werden sicher recht haben. Aber lassen Sie mich bitte allein. Schön, wie Sie wollen. Raus! Ich habe noch eine halbe Stunde. Verzeihung, Mr. McPherson. Gehen Sie doch bitte. Verdammt nochmal, stören Sie mich nicht. Mein Name ist Nutting. Ich komme von Scotland Yard. Scotland Yard? Verzeihen Sie die Störung, Mr. McPherson. Ja. Was wollen Sie denn? Es handelt sich nicht direkt um Sie, Mr. McPherson. Ich möchte nur einige Erkundigungen über jemanden einziehen, der Ihnen gut bekannt ist. Über wen? Miss Bellaby. Margot? Ist dir etwas zugestoßen? Wieso vermuten Sie das? Ach, wenn sich die Polizei um Sie kümmert, ich meine, muss man da nicht denken, dass... Ja, das ist richtig. Aber ich will Sie beruhigen. Im Moment bin ich nur gekommen, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Bitte. Fragen Sie. Wann haben Sie Miss Bellaby zum letzten Mal gesehen? Es ist schon einige Zeit her. Sie ist in den letzten Tagen nicht zum Unterricht gekommen. Warten Sie. Es war, glaube ich, am vergangenen Montag. Wir waren in einem Café am Covent Garden. Manchmal treffen wir uns nämlich, ich meine, außerhalb des Konservatoriums. Verstehe. Aber was soll diese Frage eigentlich? Wissen Sie nicht, dass Miss Bellaby am 14. von zu Hause weggegangen ist, ohne bis heute zurückzukehren? Nein. Ich dachte, sie sei krank. Haben Sie sie denn nicht angerufen? Nein. Ihre Mutter, naja, sie sollte nichts von unserer Bekanntschaft wissen. Margot wollte es nicht. Glauben Sie, einen Grund dafür zu wissen, warum Miss Bellaby von Hause weggegangen ist und bis heute nicht wieder auftauchte? Ich? Nein, wieso ich? Bitte antworten Sie. Wie war das damals, als Sie sich mit ihr zum letzten Mal in diesem Café trafen? War Miss Bellaby wie immer oder kam sie Ihnen vielleicht irgendwie verändert vor? Verändert? Ja. Da doch offensichtlich irgendetwas geschehen sein muss, was sie veranlasst hat, plötzlich und ohne selbst ihrer Mutter etwas zu sagen, von zu Hause wegzugehen. Einen Moment. Ja? Ja. Jetzt, wo Sie danach fragen, da... Nun? Ja. Als wir uns trennten, da war es so, das wird mir natürlich erst jetzt so richtig klar, wissen Sie. Ja, also es war so, als verabschiedete sie sich für längere Zeit. Oder sogar... Oder sogar? Für immer. Für immer? Ja. Ich begriff es damals nicht, aber jetzt, nachdem sie verschwunden ist... Gut, danke. Eine andere Frage... Wie stehen Sie eigentlich zu Miss Bellaby? Das ist aber ziemlich indiskret. Muss ich die Frage beantworten? Ja, ich bestehe darauf. Wir sind Freunde, Studienkollegen. Wir arbeiten zusammen. Margot ist schwach in der Theorie. Kompositionslehre, Musikgeschichte. Ist Ihnen der Name Jenkins bekannt? Nein. Wer soll das sein? Wahrscheinlich ein Bekannter von Miss Bellaby. Jenkins. Warten Sie mal. Hat da nicht etwas in der Zeitung gestanden? Dass er ermordet sein soll? Ja, Herr Jenkins, ein Kunsthändler. Aber was soll denn Margot mit dem Mord zu tun haben? Das, Mr. McPherson, weiß ich im Moment auch noch nicht. Hallo, Mr. Stewart. Ach, Sie sind es, Chefinspektor. Was führt Sie denn noch einmal hierher? Ich gebe Ihnen die Frage zurück. Was machen Sie in Mr. Jenkins Garten? Ja, schließlich muss sich jemand ja drum kümmern, nicht? Oder wollen Sie, dass er verwildert? Ob ich will, dass der Garten... Sie machen mir aber Spaß. Suchen Sie eigentlich was Bestimmtes? Glauben Sie, dass Mr. Jenkins Mörder sich hier herumtreibt? Bei euch von der Polizei wäre das ja möglich. Ihr kommt oft auf die tollsten Ideen. Tja, es gibt da eine uralte Theorie. Sie besagt, dass es den Täter oft zum Tatort zurücktreibt. Und warum gucken Sie mich dabei so komisch an? Ach, das bilden Sie sich nur ein, Mr. Stewart. Und diese Theorie trifft natürlich nicht in allen Fällen zu. Mr. Nutting hatte dem Invaliden nachgeblickt, der davongerumpelt war. Dann ging Nutting zum Haus und trat ein. Er wusste nicht so recht, was er da eigentlich wollte. Er ging ins Wohnzimmer und trat ans Fenster. Vom Fluss her tönte das Geknatter eines Außenbordmotors herüber. Ein früher Wassersportler fuhr stromaufwärts. Mr. Nutting drehte sich um, verließ das Wohnzimmer, blieb draußen im Flur eine Weile stehen und überlegte. Dann stieg er die Treppe zum ersten Stock hinauf. Er wusste zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht, was er suchte, vom Finden ganz zu schweigen. Oben öffnete er die Tür zu Mr. Jenkins Schlafzimmer und trat ein. Mehrere Augenblicke verharrte er im Anblick des makellos gemachten Bettes. Dann blickte er durchs Fenster in den Garten und sah Mr. Stewart, der sich mit Eifer wieder an die Gartenarbeit gemacht hatte. Als er sich wieder ins Zimmer umwandte, fiel sein Blick auf ein Bild an der Wand, das etwas versteckt neben dem Kleiderschrank hing. Er trat näher. Sieh mal an. Eine Kopie des Originals aus dem Laden in der Ivy Lane. Wirklich ein hübsches Mädchen, diese Miss Bellaby. Ob es da vielleicht ein Geheimsafe gibt? Ja, da ist ja das Schloss. Aber wo ist der Schlüssel? Mr. Nutting ging hinunter in den Flur und rief Scotland Yard an. Dreiviertel Stunde später erschien ein schweigsamer Mann mit einem Koffer voller Diebeswerkzeug. Und es dauerte nicht mehr als 3 Minuten, bis das Safe offen war. Es befand sich nichts darin als ein Brief, der an Dr. Stanley King, London W2, Hyde Park Square 55 adressiert war. Dennoch hatte Mr. Nutting keine Bedenken, das Kuvert zu öffnen. Und ein Blick auf den Text überzeugte ihn, dass er Harold Jenkins' Testament in Händen hielt. Und obwohl das handschriftlich ausgefertigte Dokument kein Meisterwerk der Kalligraphie genannt werden konnte, gab es doch keinen Zweifel, wie der Name des Erben in aller Vollständigkeit lautete. Elizabeth Mary Margot Bellaby. Das war der erste Teil unseres Kriminalhörspiels Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Es sprachen Mr. Dickens, Hans-Jörg Fellmi. Sergeant Crocker, Jean Schmiede. Miss Flowers, Giselheid Hönsch. Chefinspektor Nutting, Hans-Peter Thielen. Holloway, Gerhard Becker. Mr. Stewart, Alwin Joachim Meyer. Kommissar Bradley, Rudolf Jürgen Bartsch. Dr. Melden, Kurt Lee. Mr. Barnes, Hein Schacht. Ferner wirkten mit Bernie Clermont, Ellen Sommer, Heinz von Kleve, Fritz Leoliertz und Bodo Primus. Musik Kurt Herrlinger. Die Regie hatte Hermann Pfeiffer.